Sag, ich sage nicht zu euch, ich besäße die Schatzkammern Allahs, und ich weiß auch nicht das Verborgene. Und ich sage nicht zu euch, ich sei ein Engel. Ich folge nur dem, was mir eingegeben wird. Sag, sind etwa der Blinde und der Sehende gleich? Denkt ihr denn nicht nach? Ja, und hier erfahren wir nochmal ganz deutlich, dass auch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nicht über das Wissen des Verborgenen verfügt. Was er weiß, hat Allah ihm mitgeteilt, und der einzige wahre Kenner über das Verborgene und das Wissen über das Verborgene ist also Allah allein. Ja, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam so spricht, dann wie über andere, die alle niederer sind, als er gestellt ist von Allah. Ja, und auch gleich sind nicht also der Blinde, der die Wahrheit sieht, die Zeichen der Wahrheit vor sich hat, aber sie trotzdem nicht erkennt, nicht die Wahrheit findet, und der Sehende, der, wenn die Wahrheit ihm präsentiert und dargelegt wird, sie sogleich erkennt und ihr auch folgt. Ja, und diese Frage, denkt ihr denn nicht nach? Ja, subhanallah, wir denken ja alle, sonst würden wir jetzt auch nicht, ihr würdet nicht zuhören und ich könnte nicht reden. Denken tun wir alle, die Frage ist aber, woran denken wir denn so? Ja, worum drehen sich unsere Gedanken so meistens? Jeder soll sich mal fragen, und das kann keiner für euch prüfen, das muss jeder von uns alleine machen. Woran denke ich so meistens? Was sind so meine Gedanken? Denke ich darüber nach, ob ich die Wahrheit schon gefunden habe? Wie ich sie finden kann? Wie ich noch mehr erfahren kann? Wie ich das befolgen kann, was ich weiß? Wie ich vor Allah zu den Erfolgreichen gehören kann? Sind das so meine Hauptsorgen? Oder sind es eher andere Dinge, die mich meistens beschäftigen? Ja, und manchmal ist es auch so, wir denken manchmal auch sehr negativ. Ja, wir sind sehr dunkel in unseren Gedanken, und das äußert sich dann auch dementsprechend in unserer Handlungsweise und unseren Taten, dass wir auch negativ und üble Taten tun. Und warne damit diejenigen, die befürchten, dass sie zu ihrem Herrn versammelt werden. Sie haben außer ihm weder Schutzherren noch Fürsprecher, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Ja, die befürchten, dass sie zu ihrem Herrn versammelt werden. Diese Furcht vor dem Jenseits, vor dem, was passiert im Jenseits. Ja, diese Furcht, die hilft also einem, Wahrheit und Rechtleitung zu akzeptieren und sie zu folgen. Ja, denn da, wo Furcht ist, da wird man immer versuchen, sich vor diesem, wo was man fürchtet, zu schützen, sich dafür vorzubereiten. Man telefoniert rum, kannst du mir helfen, weißt du was? Man probiert aus, man hütet sich, man trifft Schutzvorkehrungen. Ja, wenn jemand zum Beispiel von einer Krankheit erfährt, wird er dann sitzen bleiben und abwarten? Nein, die meisten von uns sind dann auf einmal sehr aktiv und wissen sehr genau, wo sie was zu finden haben, wo man welche gute Ratschläge bekommen kann. Ja, das heißt, die Furcht vor Akhira ist etwas, was uns sehr motiviert und deswegen sehr gepflegt werden muss. Und weise nicht diejenigen ab, die morgens und abends ihren Herrn anrufen, im Begehren nach seinem Angesicht. Dir obliegt in keiner Weise, sie zur Rechenschaft zu ziehen, und ihnen obliegt in keiner Weise, dich zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn du sie abwiesest, dann würdest du zu den Ungerechten gehören. Hier wird uns also ein Kriterium gegeben für Gesellschaft, Beziehung pflegen, Freundschaft pflegen. Ja, mit denen, die Allah anrufen. Ja, weil das dann auch uns formen oder uns prägen. Ja, natürlich, weil die Gesellschaft, in der man sich befindet und meistens befindet, hat natürlich auch einen Einfluss auf uns. Und so haben wir die einen von euch durch die anderen einer Prüfung unterzogen, so dass sie sagen, hat Allah diesen da aus unserer Mitte eine Wohltat erwiesen? Weiß nicht Allah am besten über die Dankbaren Bescheid? Ja, also erstmal die allgemeine Aussage, jeder ist für jeden Prüfung. Wir sind untereinander, die Menschen untereinander sind füreinander Prüfung. Ja, aber hier im besonderen Sinne auch, dass diese Wohltat, die angesprochen wird, ist nämlich der Islam. Die am Anfang mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Rechtleitung fanden und als erste den Islam annahmen, waren vermehrt, nicht nur, aber vermehrt, waren die Armen und die Schwachen, Knechte, Frauen, der einfache Mann. Ja, solche waren die, die die nähere Umgebung dann vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam auch gepflegt haben. Und die Muschrikin aus Mekka, die sagten dann, und das war auch nur wieder ein Vorwand, dass nein, wir haben Stellung, wir haben Besitztümer, wir sind etwas. Ja, diese Hochmutsfalle wieder. Und wir sind etwas, und entferne diese niedrig gestellten Menschen, die sich in deiner Gesellschaft befinden, entferne die aus deiner Sitzungen, aus deinen Treffen, und dann kommen wir und sitzen vielleicht bei dir. Ja, und Allah sagt dir das nein. Ja, somit hat Allah diese schwachen Muslime zur Prüfung gemacht für diese Muschrikin aus Mekka. Ja, aber so ist nicht Allahs Weg. Allahs Sunna ist nicht so. sondern bei ihm kann der einfache Mensch, wenn er Taqwa hat, kann bei ihm um einiges höher gestellt sein, als jemand, der in dieser Dunya vielleicht der oberste Stellung hatte, die vielleicht auch nur möglich ist, aber sein Herz war leer von Glauben und Gottesfurcht. Und wenn diejenigen, die an unsere Zeichen glauben, zu dir kommen, dann sag, Friede sei auf euch. Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Wer von euch in Unwissenheit Böses tut, aber danach dann bereut und es wieder gut macht, so ist er allvergebend und barmherzig. Ja, denn Fehler werden wir alle machen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Ja, alle Kinder Adams sind Sünder oder Menschen, die denen Verfehlungen passieren. Khairul Khatta'in ist aber der Beste derer, der sündigt oder ihm eine Verfehlung passiert ist welcher? Der Tauba macht, der bereut, ablässt von der Tat, sich verbessert, wieder gut macht, wo es ihm möglich ist. So legen wir die Zeichen ausführlich dar, damit sich der Weg der Übeltäter klar zeigt. Sag, mir ist verboten worden, denjenigen zu dienen, die ihr anstatt Allahs anruft. Sag, ich folge nicht euren Neigungen. Ich würde sonst nämlich fürwahr abirren und würde nicht zu den Rechtgeleiteten gehören. Ja, so ist auch unsere Art. Wenn wir zu etwas Üblen, zu etwas Ungerechten, zu einer Tat, die wir als verwerflich einstufen, zugerufen werden, dann sagen wir auch, mir ist das verboten worden. Ich kann das nicht machen. Ja, eine simple Aussage. Genauso wie wenn der Doktor einem Patienten sagt, dass wegen ihrem Blutdruck dürfen sie jetzt das und das nicht mehr essen, dann hat dieser Patient auch kein Problem damit, dass wenn jemand ihm auch genau dieses Mal mit diesen Zutaten ihm serviert, dann sagt der Blutdruckspatient auch nicht, dass nicht, dass er verletzt ist, komm, ich esse jetzt was davon. Sondern er sagt, ohne jemanden verletzen zu wollen, dass ich darf das nicht essen. Mir ist das verboten worden. Ja, und genauso, ohne Emotion, ohne einen großen Streit zu kreieren oder eine große Unruhe zu kreieren, sagen wir und stehen auch dazu, mir ist das verboten worden. Ich kann das nicht machen. Ich kann das mit mir und meiner Moral und meinen Überzeugungen nicht vereinbaren. Ja, manchmal, habt ihr vielleicht schon mal beobachtet, wird einer gesamten Klasse in der Schule verboten, Nüsse mitzubringen, weil einer von diesen ganzen Schülern vielleicht eine Allergie gegen Nüsse hat. Ja, und diese Allergien, die können sehr bösartig verlaufen und deswegen wird es allen verboten. So viel Vorsicht. So viel Vorsicht ist also möglich, wenn der Wille da ist. Ja, also, ich darf das nicht machen und ich kann nicht euren Neigungen folgen. Ja, weil was folgt man denn eigentlich? Was wollen denn die meisten Menschen eigentlich? Und wir gehören auch genauso dazu. Wir wollen am liebsten, dass alle Menschen das machen, was uns gefällt. Ja, dass alle Menschen dem folgen, was uns lieb ist oder was uns einleuchtend erscheint. Ja, aber wir wollen nicht den Neigungen, weder wollen wir, dass jemand unseren Neigungen folgt, noch möchten wir den Neigungen der Menschen folgen. Denn die Neigungen der Menschen, wie weit will man denen folgen? Wessen Neigungen will man folgen, weil der eine wird mit dir zufrieden sein, der andere wieder nicht. Und letztlich werden wir zurückkehren zu Allah. Und wenn er nicht mit uns zufrieden ist, dann werden uns die Neigungen von Tausenden von Menschen und werden uns nichts nützen können. Ja, und so ein Mensch, der den Menschen auch gefallen will, aber selber irgendwie keine Überzeugung hat, der am Ende wird er weder zum Dien noch zum Diesseits gehören. Weder zur Religion noch wird er zum Diesseits gehören und er wird beides verloren haben. Sag, ich halte mich an einen klaren Beweis vor meinem Herrn, während ihr ihn der Lüge bezichtigt. Ich verfüge nicht über das, was ihr zu beschleunigen wünscht. Das Urteil gehört allein Allah. Er berichtet die Wahrheit und er ist der Beste derer, die entscheiden. Sag, wenn ich über das verfügen würde, was ihr zu beschleunigen wünscht, wäre die Angelegenheit zwischen mir und euch wahrlich schon entschieden. Allah weiß am besten über die Ungerechten Bescheid. Er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen. Niemand kennt sie außer ihm. Ja, die Schlüssel des Verborgenen. Das heißt, wer nicht mal die Schlüssel besitzt, dann kann er schon gar nicht die Tür zum Verborgenen aufmachen. Auch nicht, noch nicht mal mehr reinschauen. Ja, das ist etwas, was alleine Allah gebührt. Und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Ja, die Blätter, die fallen, ohne dass wir es sogar oft merken. Manche Blütenblätter sind zum Beispiel auch so winzig, dass man es auch gar nicht merken kann, wie viel jetzt schon gefallen sind und wie viel nicht. Und Allah sagt hier, dass all dieses Geschehen bei ihm deutlich in seinem Wissen und deutlich in einem Buch festgelegt und Teil seiner Allwissenheit ist. Und trotzdem wollen wir beanspruchen, ja, durch das Gehen zum Wahrsager, durch das Gehen zum Horoskop oder all diese abergläubischen Taten, dass wir Anteil hätten am Wissen über das Verborgene. Er ist es, der euch bei Nacht abberuft und weiß, was ihr bei Tag begangen habt, und euch hierauf an ihm auferweckt, damit eine festgesetzte Frist erfüllt wird. Hierauf wird eure Rückkehr zu ihm sein, und hierauf wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Er ist der Bezwinger über seinen Dienern, und er sendet Hüter über euch, bis, wenn dann zu einem von euch der Tod kommt, ihn unsere Gesandten abberufen, und sie vernachlässigen nichts. Ja, wenn jemand von jemandem angegriffen wird, oder wer, Allah bewahre, wenn uns mal sowas passiert, dann schlagen wir um uns, schreien, rufen, und jemand kann kommen und uns helfen, oder wir helfen uns selber. Ja, die Todesengel aber, die hier angesprochen werden, die kommen leise. Die kommen so, dass keiner es merkt. Ja, und sie, wenn sie mit dem Befehl kommen, die Seele zu nehmen, dann gehen sie nicht, ohne dass sie genau das getan haben. Ja, aus jedem Haar, aus jeder Ader wird die Seele herausgenommen. Und der Mensch verlässt diese Welt. Auch wenn alle drumherum, die stehen, rufen und schreien und versuchen, etwas dagegen zu tun, der gehen soll, der geht. Ja, der Todesengel macht seine Aufgabe, ohne von irgendetwas gehindert werden zu können. Hierauf werden sie zu Allah, ihrem wahren Schutzherrn, zurückgebracht. Sicherlich, sein ist das Urteil, und er ist der schnellste Berechner. Sag, wer errettet euch von den Finsternissen des Festlandes und des Meeres, wenn ihr ihn in Unterwürfigkeit und in Verborgenen flehend anruft? Wenn er uns nur hieraus rettet, werden wir gewiss zu den Dankbaren gehören. Sag, Allah errettet euch davon und von jeder Trübsal. Hierauf gesellt ihr ihm dennoch andere Götter bei. Ja, so viele Gefahren um uns herum, in uns selber, im Körper sind manchmal auch Gefahren, wenn eine Sache dann nur schief geht oder ein Organ anders arbeitet als vorgesehen. Auf der Erde, in Dunkelheiten, im Meer, auf dem Meer, in der Wüste. Hier, schaut mal, verhältnismäßig gibt es mehr Tiere auf der Erde als Menschen. Und inmitten all dessen hat Allah trotzdem den Mensch in einer beschützten Art das Leben ermöglicht. Ja, wenn Allah uns nicht beschützen würde, wäre keiner mehr von uns hier. Und trotzdem wird Allah allein, der allein in seiner Herrschaft ist, wird ihm etwas beigesellt. Sag, er hat die Macht dazu, euch eine Strafe von oben oder unter euren Füßen zu schicken oder euch in gespaltene Lager durcheinander zu bringen und die einen von euch die Gewalt der anderen kosten zu lassen. Schau, wie wir die Zeichen verschiedenartig darlegen, auf dass sie verstehen mögen. Aber dein Volk erklärt es für Lüge, obwohl es die Wahrheit ist. Sag, ich bin nicht als Sachwalter über euch eingesetzt. Also ich muss euch nicht zwingen zu glauben. Mehr meine Aufgabe ist zu überbringen, was mir offenbart wurde. Das ist klar und deutlich. Wer jetzt will, soll die Rechtleitung nehmen und folgen. Und wer nicht, ich bin nicht gekommen, über ihn Verantwortung zu tragen. Jede Vorankündigung hat ihre festgesetzte Zeit. Und ihr werdet es noch erfahren. Ja, alles passiert, wann es passieren soll. Ob es eine Geburt ist oder ob es ein Todesfall ist. Ob es das Kommen oder das Gehen ist. Ob das vermehrt werden oder das vermindert werden ist, alles passiert genau dann, wann Allah es festgesetzt hat. Und wenn du diejenigen siehst, die auf unsere Zeichen spottend eingehen, so wende dich von ihnen ab, bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen. Und wenn dich der Satan nun vergessen lässt, dann sitze nicht, nachdem du dich daran erinnert hast, mit dem ungerechten Volk zusammen. Diejenigen, die gottesfürchtig sind, obliegt in keiner Weise, sie zur Rechenschaft zu ziehen, sondern nur die Ermahnung, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Und lasse diejenigen allein, die ihre Religion zum Gegenstand des Spiels und der Zerstreuung nehmen und die das diesseitige Leben täuscht. Und ermahne durch ihn, damit sich keine Seele für das, was sie verdient hat, dem Verderben ausliefert. Sie hat dann außer Allah weder Schutzherren noch Fürsprecher. Und wenn sie auch als Lösegeld jede Ersatzleistung anbietet, wird sie von ihr doch nicht angenommen. Das sind diejenigen, die dem Verderben ausgeliefert werden für das, was sie verdient haben. Für sie wird es ein Getränk aus heißem Wasser und schmerzhafte Strafe geben dafür, dass sie ungläubig gewesen sind. Ja, die Religion zum Gegenstand des Spiels und der Zerstreuung. Ja, manchmal, der Mensch bemüht sich für das Diesseits manchmal bis aufs Äußerste. Was gut ist, Fleiß und Disziplin sind sehr lobenswerte Eigenschaften. Nur sieht man dann denselben Menschen, wenn es um die Religion geht, dass er sehr viel, dass er faul ist, dass er sehr schlapp ist, dass er sehr träge wird. Ja, dass er den Dien zu etwas genommen hat, was sehr unernst, keine Seriosität, keine ernste Bindung benötigt, sondern nur so zum Zeitvertreib, zum gelegentlichen Zusammenkommen, zum gelegentlichen Kulturausleben. Ja, aber nichts etwas, was eine ernste Hingabe von ihm erfordert. Ja, wofür keine produktive Mühe nötig wäre. Sag, sollen wir anstatt Allahs anrufen, was uns nichts nützt und nicht schadet, und auf unsere Fersen kehrt machen, nachdem Allah uns recht geleitet hat? Wie derjenige, der die Teufel auf der Erde verführt haben, so dass er verwirrt ist. Er hat Gefährten, die ihn zur Rechtleitung einladen. Komm zu uns! Sag, gewiss, Allahs Rechtleitung ist die wahre Rechtleitung. Inna hudallahi huwal huda. Und uns wurde befohlen, uns dem Herrn der Weltenbewohner zu ergeben. Ja, also Schirk zeigt sich auch darin, dass nichts außer Allah nützen oder wirklich schaden kann. Ja, und deswegen, außer Allah etwas anzubeten, ist deswegen solch ein Unrecht. Und verrichtet das Gebet und fürchtet ihn. Er ist es, zu dem ihr versammelt werdet. Und er ist es, der die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen hat. Und an dem Tag, da er sagt, sei, da wird es sein. Sein Wort ist die Wahrheit. Und er hat die Herrschaft an dem Tag, da ins Horn geblasen wird. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Und er ist der Allweise und Allkundige. In Wahrheit erschaffen bedeutet, alles ist mit einem bestimmten Sinn erschaffen. Nichts ist einfach nur zum Spiel und Zeitvertreib und sinnlos erschaffen, sondern hinter allem steckt dieser eine große Sinn, nämlich, dass wir Allahs Diener werden. Und als Ibrahim zu seinem Vater Azor sagte, nimmst du denn Götzenbilder zu Göttern? Gewiss, ich sehe dich und dein Volk in deutlichem Irrtum. Und so zeigten wir Ibrahim das Reich der Himmel und der Erde, und damit er zu den Überzeugten gehöre. Jetzt haben wir ja vorher gelesen, dass wir eingeladen wurden, über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachzudenken. Und jetzt wird uns dargelegt ein praktisches Beispiel von jemandem, der durch das Nachdenken über die Schöpfung zu Allah seinen Weg fand. Als die Nacht über ihn hereinbrach, sah er einen Himmelskörper. Er sagte, das ist mein Herr. Als er aber unterging, sagte er, ich liebe nicht diejenigen, die untergehen. Als er dann den Mond aufgehen sah, sagte er, das ist mein Herr. Als er aber unterging, sagte er, wenn mein Herr mich nicht rechtleitet, werde ich ganz gewiss zum irregehenden Volk gehören. Als er dann die Sonne aufgehen sah, sagte er, das ist mein Herr, das ist größer. Als sie aber unterging, sagte er, o mein Volk, ich sage mich ja von dem los, was ihr ihm beigesellt. Ich wende mein Gesicht dem zu, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, als Anhänger des rechten Glaubens. Und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Sein Volk stritt mit ihm. Er, also Ibrahim a.s., sagte, wollt ihr mit mir über Allah streiten, wo er mich doch schon recht geleitet hat? Ich fürchte nicht, was ihr ihm beigesellt, außer dass mein Herr will, dass ich es fürchte. Und das ist eine sehr schöne Aussage. Normalerweise, wenn wir fromm werden, dann sind wir sehr unbekümmert. Ja, wir sind jetzt schon geleitet, wir haben gar keine Sorgen mehr, uns kann nichts mehr passieren. Und hier sehen wir, wie Ibrahim a.s. sagt, nein, auch ich bin unter Allahs Willen. Mir kann auch noch etwas passieren. Ja, Allah hat mir erlaubt, auf der Rechtleitung zu gehen. Es ist Allahs Erlaubnis und nicht mein eigenes Gelingen. Mein Herr umfasst alles mit seinem Wissen. Bedenkt ihr denn nicht? Wie sollte ich fürchten, was ihr ihm beigesellt, wo ihr euch nicht fürchtet, Allah beizugesellen, wozu er euch keine Ermächtigung offenbart hat? Welche der beiden Gruppen also hat ein größeres Anrecht auf Sicherheit, wenn ihr wisst? Diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, die haben das Recht auf Sicherheit und sie sind rechtgeleitet. Das ist unser Beweismittel, das wir Ibrahim gegen sein Volk gaben. Wir erhöhen, wen wir wollen, um Rangstufen. Gewiss, dein Herr ist allweise und allwissend. Und wir schenkten ihm Ishaq und Ja'qub. Jeden von ihnen haben wir rechtgeleitet. Und auch Nuh haben wir zuvor rechtgeleitet. Und aus seiner Nachkommenschaft Dawud, Suleiman, Ayyub, Yusuf, Musa und Harun, so vergelten wir es den Gutestuenden. Und aus derselben Nachkommenschaft Zakaria, Yahya, Isa und Elias, jeder von ihnen gehört zu den Rechtschaffenen. Und Ismail, Eliezer, Yunus und Lut, jeden von ihnen haben wir vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt. Und auch manche von ihren Vorvätern, ihren Nachkommen und ihren Brüdern. Wir haben sie erwählt und zu einem geraden Weg rechtgeleitet. Ja, erwählt nämlich für den Dienst an Allahs Religion. Das ist Allahs Rechtleitung. Er leitet damit recht, wen von seinen Dienern er will. Wenn sie ihm aber andere beigesellt hätten, wäre für sie wahrlich hinfällig geworden, was sie zu tun pflegten. Ja, Schirk macht alles hinfällig, was man getan hat. Das sind diejenigen, denen wir die Schrift, das Urteil und das Prophetentum gegeben haben. Wenn aber diese es verleugnen, so haben wir damit schon andere Leute betraut, die demgegenüber nicht ungläubig sind. Ulaika alladhina hadallah fa bihudahum muqtadih Das sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So nimm ihre Rechtleitung zum Vorbild. Sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Sie schätzen Allah nicht ein, wie es ihm gebührt, wenn sie sagen, Allah hat nichts auf ein menschliches Wesen als Offenbarung herabgesandt. Sag, wer sandte denn die Schrift herab, die Musa als Licht und Rechtleitung für die Menschen brachte, die ihr zu beschriebenen Blättern macht, die ihr offen vorzeigt, während ihr vieles verbergt? Und sag, von wem wurde euch gelehrt, was ihr nicht wusstet, weder ihr noch eure Väter? Sag, von Allah. So, dann lasse sie mit ihren schweifenden Gesprächen ihr Spiel treiben. Ja, manche Sachen kann man nicht ändern. Lass sie schweifen in ihren Gesprächen. Ja, auf das konzentrieren, was nützt, und das tun, was die Aufgabe ist. Und dies ist ein Buch, das wir hinabgesandt haben, ein gesegnetes, das bestätigend, was vor ihm war. Ja, der Koran ist ein Buch voller Segen. Ja, und das ist etwas Segen und Gutes. Ich wünsche dir alles Gute, sagt man. Möge dein Hochzeit gesegnet sein, mögest du gesegnet sein. Das ist etwas, was jeder Mensch möchte und danach strebt. Allah sagt uns, wenn ihr dieses Buch lest, versucht es zu verstehen, es umsetzt und versucht danach zu handeln, wird Allah euch Segen geben. Ja, wenn ihr Segen wollt, das ist der Weg. Das bestätigend, was vor ihm war, und damit du die Mutter der Städte, das ist Mekka, und diejenigen ringsumher, also die um Mekka herum sind und dann darum sind, also der gesamte Globus, warnst. Diejenigen, die an das Jenseits glauben, glauben auch daran, und sie halten ihr Gebet ein. Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt oder sagt, mir ist Offenbarung eingegeben worden, während ihm überhaupt nichts eingegeben worden ist. Und wer sagt, ich werde hinabsenden gleich dem, was Allah hinabgesandt hat. Ja, das ist also ein großes Verbrechen, ein großes Unrecht, solches zu sagen. Und wenn du sehen würdest, wie sich die Ungerechten in den Fluten des Todes befinden und die Engel ihre Hände ausstrecken, gebt eure Seelen heraus. Heute wird es euch mit der schmählichen Strafe vergolten, dass ihr stets über Allah die Unwahrheit gesagt habt und euch gegenüber seinen Zeichen hochmütig zu verhalten pflegtet. Ja, also die werden von den Engeln streng behandelt, die Seelen werden streng gefordert und sie werden, ja, es wird ja direkt heute die Strafe schon verkündet. Das heißt, wenn ein Mensch hier in der Welt stirbt, dann wird er gleichzeitig in einer anderen nächsten Welt geboren. Ja, was wir Barzach nennen, weil das ist noch nicht der Tag der Auferstehung. Ja, das Jenseits beginnt also schon mit dem Barzach, das Grabesleben, sagt man auch dazu, diese Zwischenzeit zwischen Tod und Auferstehung, in der schon also auch das Bestraftwerden schon möglich ist. Allah möge uns alle davor bewahren. Nun seid ihr einzeln zu uns gekommen, so wie wir euch das erste Mal erschaffen haben. Und ihr habt hinter euch zurückgelassen, was wir euch übertragen hatten. Und wir sehen eure Fürsprecher nicht bei euch, von denen ihr behauptet habt, dass sie Teilhabe an euch waren. Nun ist das Band zwischen euch abgeschnitten und entschwunden ist euch, was ihr zu behaupten pflegtet. Allah ist es, der die Körner und die Kerne spaltet und das Lebendige aus dem Toten hervorbringt. Und er ist es, der das Tote aus dem Lebendigen hervorbringt. Dies ist doch Allah. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Ja, also wieder weitere Zeichen, in denen man Allah erkennen kann. Was tut Allah alles? Woran erkennen wir seine Größe? Er, der den Morgen anbrechen lässt, er hat die Nacht zur Ruhezeit und die Sonne und den Mond als Mittel der Berechnung gemacht. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden. Und er ist es, der euch die Sterne gemacht hat, damit ihr euch durch sie rechtleiten lasst in den Finsternissen des Festlandes und des Meeres, also zur Orientierung. Wir haben ja die Zeichen ausführlich dargelegt für Leute, die Bescheid wissen. Und er ist es, der euch aus einem einzigen Wesen hat entstehen lassen, nämlich Adam a.s. Dann gibt es einen Aufenthaltsort und einen Aufbewahrungsort. Also einen Aufenthaltsort, wo ihr euer Leben verbringt. Jeder Einzelne, wo auch immer er sich aufhält während seiner Lebenszeit, es ist Allah bekannt, er hat es geschrieben für ihn. Und einen Aufenthaltsort, wo das Grab von einem jeden Einzelnen von uns sein wird. Das steht schon fest. Wir haben die Zeichen ausführlich dargelegt für Leute, die verstehen. Und er ist es, der vom Himmel Wasser herabkommen lässt. Ja, wir sehen also in Surat al-An'am sind sehr viele Dalail und Beweise und Hinweise für Tawhid, für die Göttlichkeit von einzig und allein nur Allah. Im Einzelnen werden die Zeichen uns dargelegt. Ja, und das, was wir auch in der Routine immer sehen, wir sehen Mond und Sterne, wir sehen Körner und Kerne in der Erde, sehen wir Bäume wachsen und Früchte hervorbringen. Ja, aber wir schauen zwar alles an, aber wir schauen es nicht mit dem Blick an, der die Lehre daraus ziehen möchte, der Allah darin sucht. Nämlich um zu erkennen, dass all dies die Schöpfung von Allah ist und dass er der Schöpfer von all diesem ist. Und er ist es, der vom Himmel Wasser herabkommen lässt. Damit bringen wir den Wuchs aller Arten hervor. Aus ihnen bringen wir dann Grün hervor, aus dem wir übereinander geschichtete Körner hervorbringen. Und aus den Palmen, aus ihren Blütenscheiden entstehen herabhängende Dattelbüschel. Und auch Gärten mit Rebstöcken und die Öl- und die Granatapfelbäume, die einander ähnlich und unähnlich sind. Schaut ihre Früchte an, wenn sie Früchte tragen, und schaut auf deren Reife. Seht, darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. Und sie haben Teilhabe Allah gegeben, die Dschinn, wo er sie doch erschaffen hat. Und sie haben ihm Söhne und Töchter angedichtet, ohne Wissen. Preis sei ihm. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde in ihrer schönsten Form. Wie soll er Kinder haben, wo er doch keine Gefährtin hat und er sonst alles erschaffen hat? Und er weiß über alles Bescheid. Dies ist doch Allah, euer Herr. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Schöpfer von allem. So dient ihm. Er ist Sachwalter über alles. Die Blicke erfassen ihn nicht. Er aber erfasst die Blicke. Und er ist der Feinfühlige und Allkundige. Zu euch sind nunmehr einsichtbringende Zeichen von eurem Herrn gekommen. Wer einsichtig wird, der ist es zu seinem eigenen Vorteil. Und wer blind ist, der ist es zu seinem eigenen Nachteil. Und ich bin nicht Hüter über euch. So legen wir die Zeichen verschiedenartig dar. Und damit sie sagen können, du hast es erlernt. Und damit wir ihn Leuten klar machen, die Bescheid wissen, nämlich den Koran. Folge dem, was dir von deinem Herrn als Offenbarung eingegeben worden ist. Es gibt keinen Gott außer ihm. Und wende dich von den Götzendienern ab. Wenn Allah gewollt hätte, hätten sie ihm nichts beigesellt. Und wir haben dich nicht zum Hüter über sie gemacht, noch bist du als Sachwalter über sie eingesetzt. Und schmäht nicht diejenigen, die sie außer Allah anrufen, damit sie nicht in Übertretung ohne Wissen Allah schmähen. Ja, das ist wieder uns eine goldene Regel, ein Prinzip mitgegeben worden. Wir sollen nicht der Grund dafür sein, dass man über unsere Religion, über Allah schlechte Dinge sagt. Dass man das schmäht. Wie würden wir der Grund dafür sein? Indem wir nämlich anfangen, die Götter, die Praktiken, die Kulturen, Riten, was auch immer, andere Religionsgemeinschaften zu belächeln, zu schmähen, uns darüber lustig zu machen. Somit würden wir das provozieren und wir wären der Grund, wir wären der Auslöser vielleicht sogar dafür, dass andere das mit unserer Religion machen. Und Allah sagt, macht nichts, was zu so etwas führen könnte, sonst seid ihr mitschuldig. So haben wir jeder Gemeinschaft ihr Tun ausgeschmückt erscheinen lassen. Hierauf wird ihre Rückkehr zu ihrem Herrn sein und er wird ihnen kundtun, was sie zu tun pflegten. Und sie haben bei Allah ihren kräftigsten Eid geschworen. Sie würden, wenn nur ein Zeichen zu ihnen käme, ganz gewiss daran glauben. Sag, nur bei Allah sind die Zeichen. Was sollte euch merken lassen, dass, wenn es tatsächlich käme, sie doch nicht glaubten? Ja, weil Zeichen gibt es ja genug. Allah sagt, wir haben die Zeichen dargelegt. Aber wenn jemand nicht glauben will, dann nützen ihm auch die Zeichen vor seinen eigenen Augen in nichts. Und wie kehren ihre Herzen und ihr Augenlicht um, so wie sie das erste Mal nicht daran geglaubt haben. Und wie lassen sie in ihrer Auflehnung umherirren. Ja, das heißt also, auch keine Gelegenheit, Iman zu mehren, Gutes zu tun, entgehen lassen, weil wir wissen nicht, ob wir nochmal eine Gelegenheit dazu bekommen. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.